Nimm den Weg durch den Park, keiner weiß dann, du kommst von mir. Ist es auch noch so schön, jedes Mal, wenn du bei mir bist? Weiß ich doch, dass es dann ohne dich so viel schlimmer ist. Du gehörst